hier eingeliefert hat. Woher kommst du, Neuer? Sag zuallererst, aus welcher Stadt. Bist du Friedensfreund, Gewerkschaftsführer, Sozi, Kommunist? Oder haben sie erfahren, dass du Bündnispartner bist? Ach, du glaubst im Ernst, hier werde Katastrophenschutz geübt. Welches Käseblatt hat dir denn bloß dein Augenmaß getrübt? Nimm den Mantel, der ist übrig und der Nachtwind geht sehr scharf. Geh im Lager, wo man alles sagen kann und soll und darf. Wie geht's draußen? Ist der Springer schon der Chef der Bundeswehr? Sag uns alles, viel zu selten kommen Nachrichten hierher. Sag vom illegalen Kampf, hast du da irgendwas gehört? Siege, ist zumindest schon die Sicherheit gestört. Wie sieht's aus in den Betrieben? Sind die Arbeiter noch still? Macht die blutverschmierte Herrschaft ungehindert, was sie will? Mensch, wir sind auf jeden Satz, auf jedes Wörtchen von dir scharf. Hier im Lager, wo man alles sagen kann und soll und darf. Der Latrinenchlorgeruch, der nur bei Südwind hierher dringt. Der Insektenschwarm, der um die weißen Wogenlichter singt. Das Geschrei aus der Baracke, darin ist das Lazarett. Jeder Mann, der vom Verhör kommt, kriegt für einen Tag ein Bett. Der Gestank des kranken Nachbarn, der in Fieberträumen stöhnt. Das sind Sachen, daran haben sich die meisten schon gewöhnt. Neuer, bleibe weg vom Drahtzaun und Wächter schießen scharf. Hier im Lager, wo man alles sagen kann und soll und darf. Limonadenlichter ausgehen morgen früh. Wenn der blau geblümte Sommerhimmel aufzieht, kommen sie. Die vom Selbstschutzkorps aus Albernheit, doch das SS genannt. Einer zieht den großen Kreis mit einem Stecken in den Sand. Und wir werden angetreten, einer von uns ausgewählt. Der wird vor den Augen aller in den Kreis hineingestellt. Und wir kriegen ringsum Noten, Zimbeln, lauten Flöten und Harf. Hier im Lager, wo man alles sagen kann und soll und darf. Dann müssen wir zur Freude der Bewacher musizieren, hinter abgegriffenen Klimperdrähten singend protestieren. Wer im Kreise, der muss tanzen und verschnaufen darf er nicht und wird erst beseitigt, wenn er rot und nass zusammenbricht. Und wer rasend vor Empörung unsere Wächter überfällt, der wird, ehe sie uns Essen geben, an die Wand gestellt. Die Gesetze sind sehr streng, die man uns hinterrücks entwarf, für das Lager, wo man alles sagen kann und soll und darf. Todeszäunen hocken nun gemeinsam unterm Wind. Wir, die vorher nicht gemeinsam gegen rechts gegangen sind. Endlich haben wir die lang ersehnte Solidarität zwischen SPD und Roten, aber leider viel zu spät. Zugegeben, dieses Liedchen sang nur einen bösen Traum. Wie ersichtlich, liebe Hörer, glaubet ihr an Träume kaum. Doch verlasst euch drauf, die Furcht hält unsere alte Herrschaft scharf. Hier im Lande, wo sie alles machen kann.